NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche, wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich konnte mich heute Abend gar nicht so richtig entscheiden, was ich denn nun gucken soll. Soll ich Angela Merkel gucken? Soll ich Hart aber fair gucken? Sollte ich die neue Show von Günther Jauch und Thomas Gottschall gucken oder Zirkus Halligalli gucken? Und dann lief es darauf hinaus, dass ich immer zu hin und her gezappt bin und mir gar nicht richtig eine Meinung bilden kann. Habt ihr die Show von Jauch und Gottschall gesehen, die neue Sendung? Wenn ja, ruft mal an und erzählt mir, wie es war und wie ihr es fandet. Ich kann mir nicht so eine richtige Meinung dazu bilden. Also ich bin gespannt auf alle eure Anrufe, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist 17 Jahre alt und heißt Daniel. Hallo Daniel. Hallo? Ja, hallo Daniel. Ja, hallo Domian, grüß dich. Ja, ich grüße dich auch. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Du hast angerufen, warum? Genau, ich wollte von meinem komischen Geheimnis erzählen. Oh, ein komisches Geheimnis. Ja. Also gut, dann fange ich einfach an. Also ich nehme, wenn ich alleine bin oder wenn alle schlafen so, dann nehme ich mir normale so Wandfarben, so Abtönfarben, die schnell trocknen. Mhm. Und dann schmiere ich mir die auf die Hände oder auf eine Hand und lasse das dann austrocknen. Ja. Und wenn das dann ausgetrocknet ist, brösel ich mir das ab und esse das dann. Ach, ehrlich? Ja, aber ich habe vergessen zu erwähnen, also die Farben, die müssen so knallbunt sein. Pass auf, sind das so Farben, wenn ich, hier im Studio kann man das nicht sehen, also wenn ich meine Raufasertapete anstreiche, ist das so eine Farbe, so eine Konstanz? Ja, genau sowas. Genau. Oder wenn so Decken weiß, wenn man Decken nachstreicht? Ja, jetzt nicht unbedingt weiß, aber so die Konsistenz und die Farbe, das ist schon genau da. Genau, und die Farben müssen bei dir aber bunt sein. Ja, also am besten so knallige Farben wie so ein starkes Grün oder so ein Kirschrot oder ja. Jetzt machst du die, also du beschmierst die Hände mit der Farbe. Genau. Das Licht ist aus. Ja, nein, das Licht ist schon an. Das Licht ist an. Genau. Ich muss ja die Farben sehen, die schönen Farben einfach. Also. Natürlich. Aber sag nur mal, jetzt habe ich das gar nicht richtig verstanden. Und dann schläfst du ein? Nein. Nein. Ich schlafe. Also. Ich schmiere mir die Farben auf die Hände, warte kurz, bis es trocknet, 5 Minuten. Ich dachte, du wärst zwischendurch so ein bisschen eingenickt. Das gehörte zum Ritual dazu. Nein. Nein, das nicht. Und vor allem, ich nehme dann ja knallige Farben, weil diese mich eben an Früchte erinnern. Verstehe. Also schönes Orange oder Grün oder Gelb oder ja, sowas. Genau. Ja. Weil das gibt mir dann einen Anreiz, irgendwie das abzuknabbern, weil das so stark reizvoll ist, dass Früchte erinnert, irgendwie sowas. Ja, also es sieht aus wie eine Frucht, aber es schmeckt doch wahrscheinlich grauselig, oder? Ja, also ich hab's natürlich beim dritten Mal gekaut, aber weil ich diesen Reiz trotzdem dann wiederbekam, habe ich dann einfach runtergeschluckt und merkte, dass es einfach toll ist irgendwie. Also das ist so eine Befriedigung daran nicht. Aber es schmeckt doch nicht toll. Nein, schmecken tut's auch nicht toll. Aber du musst dir das vorstellen, dass wenn das fest ist, dann wird es auch nicht wirklich weich. Und wenn ich mir das in den Mund brösel und das direkt runterschlucke, dann denke ich mir, ich habe was super Tolles gegessen und schmecke ja dabei nichts. Also. Abgesehen davon, dass das Zeug wahrscheinlich alles andere als gesund und zuträglich für den Körper ist. Ja. Da sind wahrscheinlich 1000 Giftstoffe drin, die man eigentlich nicht gerne im Mund haben sollte. Ja, das stimmt. Also ich habe mich schon im Internet darüber informiert, was das alles auswirken konnte und sowas. Und? Aber dann kamen da nur so dumme Antworten wie, ja du Spinner, wie kannst du nur und sowas. Und so wirklich zum Arzt traue ich mich auch nicht. Also. Ja, da muss man nicht gleich zum Arzt gehen, wenn man sowas so komische Sachen macht. Wie bist du denn überhaupt, das ist ja eine kuriose Idee, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, genau. Also vor 2 Jahren habe ich ein Terrarium bekommen. Und das wollte ich, also die Rückwand für die Echsen, die da rein sollten, habe ich dann selber gemacht. Mhm. Und am Ende kamen da normale Farben drauf. Ja. Und dann, du kennst das bestimmt, wenn man am Ende von einer Streicheinheit so abgetrocknete Farbe auf den Fingerkuppeln hat oder auf den Händen. Klar, kennt jeder. Genau. Ja. Und dann war das so ein knalliges Grün und das war Nacht und ich hatte einen riesigen Hunger auf irgendeine Frucht. Und dann sehe ich diese Farbe, brüssel das so ab, denke mir, das könnte doch ein Apfel sein und esse das dann. So fing's an. Genau, so fing's an. Vor 2 Jahren. Genau. Und dann hat sich das so ganz lang hinausgezögert, ich glaube 2-3 Monate. Und dann kam das wieder dazu, wir haben unsere Wohnung gestrichen. Mhm. Da habe ich so ein ganz knalliges, so ein fast schon Neonrot gesehen, das mich an eine Erdbeere erinnert hat. Mhm. Und dann fing das wieder nachts an, wieder abröseln, wieder ein bisschen essen und ja. Warum machst du das denn nicht am Tage? Weil ich am Tag genug zu essen habe. Also, na gut, du könntest ja abends da auch ein paar Äpfel hinstellen. Da wird es ja für reichen. Ja, klar, nur das Problem ist, also ab 10 Uhr ist die Küche zu und meine Mutter kauft jetzt nicht so viel ein, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt immer was vorrätig. Also die ist da sehr verschieden. Also die kauft sehr vielfältig ein. Okay, aber du machst es doch nicht wegen des Essens. Das ist doch irgendwie jetzt eine Marotte geworden. Nein, nicht, dass ich dann den Hunger stillen will, nur ich will halt, dieser Reiz ist eben da, ich will eine Frucht essen und die Farbe ist wie eine Frucht und wenn ich es runterschlucke, dann habe ich sie halt. Oder? Hast du schon mal Dünnpfiff deshalb gehabt? Eigentlich nicht, also. Weil das könnte vielleicht auch passieren. Aber ja. Du musst dann ja auch ständig irgendwelche Farben zu Hause haben und die Farben auch einkaufen. Ja, habe ich auch. Also wir haben hier einen Baumarkt direkt nebenan und wenn da mal eine Tube leer ist, aber das dauert dann natürlich in einem Jahr oder so. Also ich muss jetzt bis jetzt nur eine Tube kaufen, also in verschiedenen Farben eben. Also es gibt so Tuben, ne? Gibt es, ja, stimmt. Ja, genau so 200 Milliliter Abtönfarbentuben. Also. Was sagt denn deine Mutter und oder deine Eltern dazu? Die wissen davon nichts. Ah. Das heißt, du kriegst, ja. du verkleckerst nichts? Nein, also ich schmier mir das bewusst auf die Handfläche, lass das 10 Minuten einwirken und dann, ja. Kommt das jede Nacht vor? Nein, also ich habe jetzt gezählt 3-4 Mal die Woche. Ja gut, das ist schon viel. Ja, das ist Daniel, ich auch. Ist eine schräge Marotte und im ersten Moment lacht man da auch drüber. Ja. Ich weiß nicht, wie giftig das ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht gerade gesund ist für den Körper oder vielleicht auch nicht mal neutral ist. Deswegen okay. Allein aus der gesundheitlichen Überlegung heraus würde ich dir raten, lass es sein. Ich weiß nicht, was dir da holen kannst durch. Und das ist es ja nur wirklich nicht wert. Es ist eine Marotte, es ist irgendein Schmankerl, den du da mal praktizierst, aber lass es sein. Ja. Oder gibt es nicht auch Farben, die man... Es gibt auch Essfarben, ne? Echt? Ja, ich glaube. Ich meine schon. Es gibt doch okay. So Farben... Ja doch, natürlich. Es gibt auch Farben, wo man Kuchen mit bestreicht. Ach genau, stimmt. So, siehst du. Ja, das okay, wäre doch die Lösung. Sogar die Lösung, ja. Genau. Da hast du immer was Süßes, da kannst du an deinen Händen schlecken und... genau, und das schmeckt dann wenigstens auch. Und das schmeckt und du machst nichts falsch. Ist doch, bin ich nur, auch sehr... Nur das Ding ist, ich mag das ja auch so abzubröseln. Also während dem Abbrösel kriege ich da wie Hunger drauf. Weißt du? Also na, vielleicht bröselt diese Essfarbe auch so ab. Die trocknet vielleicht auch auf der Hand an, die kannst du auch abbröseln. Erkundige dich mal. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, Daniel, das war ein skurriles Thema. Ich danke für deinen Anruf und sei vorsichtig damit. Ja, und großes Lob an deine Sendung. Und darf ich noch schnell einen engen Freund grüßen? Ich mache jetzt mal eine Ausnahme, aber du bist jetzt die einzige Ausnahme für die nächsten 4 Monate. Du bist die Ausnahme. Okay, vielen Dank. Also ich grüße Dennis Seeberger aus Erkrath. Vielen Dank. Sehr gut. Daniel, alles Gute. Okay. Tschüss. Ja, alles Gute. Tschüss. Ciao. Ich glaube, ihr Lieben, wir haben immer noch ein dunkles Bild und wir bitten, das zu entschuldigen. Und morgen werden Hundertschaften daran arbeiten, dass das Bild wieder richtig hell ist. Ich verspreche das. Irgendwas stimmt, glaube ich, nicht mit unserem Bild. So. Hier ist Alfie. Alfie ist 46. Ja, hallo. Ah, eine Frau. Ja, genau. Ich hatte mit Alfie jetzt einen Mann assoziiert. Ja, nee, also ich bin's, eine Frau. Du bist eine Frau. Alfie, weswegen hast du angerufen? Ja, ich rufe an, ich bin also Warsteinerin. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen natürlich, hast, diese riesige Legionellenwelle. Natürlich, es geht ja ständig durch die Nachrichten. Ja, genau. Ihr seid ja arg gebeutelt, ne? Ja. Und heute ist wieder eine Frau, glaube ich. Ich glaube, es kam gerade hier in den 1Live-Nachrichten, es ist wieder eine Frau ins Krankenhaus gekommen oder erkrankt. Ja, ganz genau. Und wir hatten eigentlich so heute ein bisschen damit gerechnet, es gab also eine Anlage, die das so halt verteilt hat, die Legionellen in der Luft. Mhm. Und da gab es so eine Inkubationszeit. Die Anlage ist also schon am 20. August abgeschaltet worden. Sagst du vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer, was für eine Anlage genau das war? Also das ist von hier einem ortsansässigen Betrieb. Es ging im Prinzip um Klimaanlagen. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, diese ganz... Also es geht im Prinzip darum, dass das wird in der Luft verteilt. Und ist durch diese Klimaanlage entstanden? Nee, eben nicht. Man hat das gedacht, dass die vielleicht nicht richtig gewartet worden wäre. Und dann hat eigentlich schon von Anfang an so ein Experte aus Dortmund darauf hingewiesen, dass es doch womöglich auch die Kläranlage sein könnte. Mhm. Und dann ist so ein bisschen so ein Expertenstreit und weiß ich nicht, ob der sich auch so ein bisschen profilieren wollte. Auf jeden Fall hieß es nein. Das kann gar nicht sein, dass es die Kläranlage ist. Und dann ist auch erstmal überhaupt nichts passiert. Mhm. So, und dann kam jetzt letztendlich raus, vor ein paar Tagen, es war die Kläranlage. Also da die Grenzwerte sind millionenfach überschritten. Mhm. Und im Prinzip musst du dir das so vorstellen, da fließt also die Wester und im Prinzip durch diese Kläranlage gelangen die Legionellen in die Wester rein. Mhm. Und natürlich die Betriebe bedienen sich dann, also die nehmen meinetwegen das Wasser aus der Wester, um Anlagen zu kühlen oder wie auch immer. Und dann pusten die das wieder in die Zimmer. Ist das dann halt eben in diese Anlage reingekommen. Mhm. Also die war nicht verursachend, dieses Werk, sondern es ist im Prinzip dadurch gekommen, dass das Wasser aus der Wester durch diese verseuchte Kläranlage da reingekommen ist. Kann ich mir vorstellen, dass ihr, die Anwohner aus Warstein und alle in großer Sorge seid. Es gibt ja sogar eine Reisewarnung, dass man nicht dorthin fahren soll. Ja, ganz genau. Ja. Also und vor allen Dingen, es ist so, was mich so ein bisschen so ärgert, das ist so diese komische Informationspolitik, die hier gefahren wird, ne? Mhm. Also was wohl sehr gut laufen muss, auch hier an den Krankenhäusern, das ist also dann auch relativ schnell und effektiv behandelt worden. Ja, trotzdem gab es ja nun mal leider 2, manchmal ist auch von 3 Toten die Rede. Mhm. Aber es war zum Beispiel so, oder bei mir ist es so, ich habe eine schwere Immunkrankheit und gleichzeitig vertrage ich halt, habe diverse Allergien gegen verschiedene Antibiotika. Mhm, und das ist natürlich für mich dann schon eine lebensbedrohliche Sache, weil ich habe nur noch, ich habe da nicht so viel Spielraum. Mhm. Und wir waren jetzt also in der Zeit in Norddeutschland im Urlaub und haben das natürlich verfolgt, haben dann im Prinzip auf eigene Kappe noch eine Woche Urlaub. Ach so, damit ihr gar nicht nach Hause kommt und du nicht Gefahr läufst, dich vielleicht irgendwie zu infizieren. Ja, genau. Wir sollten vielleicht mal sagen, das ist ein Legionellen lösen eine schwere Lungenentzündung aus. Ja, ganz genau. Und unter Umständen so schwer, dass die Menschen daran sterben. Ja, genau. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube so, es gibt so eine gewisse Prozentzahl und es kommt natürlich auch darauf an, wie schwer die Infektion dann verlaufen. Was macht man denn jetzt dagegen? Jetzt weiß man, woher es kommt, und was macht man jetzt dagegen? Ja, also man hat jetzt so gedacht, die Anlage ist abgeschaltet, dann hat man so Maßnahmen ergriffen, dass jetzt im Prinzip zumindest auch Privatleute sich nicht mehr, die Wester fließt hinterher in die Möhnetalsperre, dass die da kein Wasser mehr rausnehmen dürfen. Mhm. Ist Möhnetalsperre nicht auch eine Trinkwassersperre unter anderem? Ja, aber das ist wohl so dieser Irrtum, weil es gab ja auch viele Gerüchte, oh Gott, vielleicht ist das Warsteiner Bier verdorben oder so. Mhm. Es hat ja nichts damit zu tun, dass man das trinkt oder so, sondern gefährlich in Bezug auf die Legionellen sind im Prinzip wirklich diese Aerosole, also diese Wassertröpfchen, diese kleinen Wassertröpfchen, die man einatmet. Mhm. Das ist das Gefährliche. Also, du bist ja sehr, sehr informiert, merke ich gerade. Also das Einatmen ist schlimmer, als wenn man das trinkt? Ja, nee, genau. Ah, ja. Also das kann sowas nicht, sondern diese Lungenentzündung wirklich, die entsteht nur über das Einatmen. Ne? Und je nachdem, wie dann halt eben der Wind steht und so weiter. Mhm. Und da kamen dann halt gleich auch die Bedenken, diese völlig überhöhten Grenzwerte, da muss doch auch was mit der Kläranlage gemacht werden. Ja, und inzwischen, jetzt ist man am Überlegen, deckt man das irgendwie ab so ein bisschen oder man hat da jetzt noch UV-Lampen reingebaut oder unten drin sind so Luftverwirbler. Weiß man eigentlich, warum das in dieser Kläranlage entstanden ist? Also der Unterschied, es gibt glaube ich 20 Kläranlagen in NRW, die nach so einem ähnlichen Prinzip arbeiten. Und ein Faktor ist zum Beispiel, dass hier das Wasser oder wie auch immer diese Fäkal, also 2 Grad wärmer sind als in den üblichen Anlagen. Und das macht es wahrscheinlich schon viel aus. Ich weiß es nicht. Ne? Nur jetzt haben die Leute natürlich auch Angst, wo jetzt dieser neue Fall aufgetreten ist. Da fragt man sich natürlich, die Anlage da in dem einen Werk ist abgeschaltet, fliegt das einfach so durch die Luft. Ne? So, das heißt, du als Anwohnerin, du, deine Familie, deine Freunde, ihr tappt nach wie vor ein bisschen im Dunkeln und seid unsicher. Ja, jetzt, wo dieser neue Fall heute Abend aufgetreten ist, auf jeden Fall. Hört ich daraus gerade schon eine Kritik, dass du sagst, die informieren uns nicht richtig? Ja, klar. Also ich sag mal so, es gab so eine Hotline, die man anrufen konnte beim Kreis. Und dann habe ich gefragt, so in meinem ganz speziellen Fall, eben wegen dieser Immungeschichte und so weiter, was kann ich machen? Habe dann auch mal gefragt, ob vielleicht so eine Schutzmaske was hilft. Und dann sagte man mir dann am Telefon, das sollen ja dann auch vom Kreis Experten sein, naja, wissen wir jetzt auch nicht so genau, kann man vielleicht machen, ist vielleicht hilfreich. Womit die wahrscheinlich gar nicht gelogen haben, die wissen es wirklich nicht genau. Ja, und aber die dann waren, steht in der Zeitung, die Leute, die an diesem Becken tagtäglich arbeiten, ja, die sollen jetzt aber Schutzmasken mal aufziehen, Mundschütze. Also Legionellen, das ist ja nur keine neue Erkrankung. Eigentlich müsste man ja wissen, wie man sich in einem solchen Fall verhält. Ja, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es tatsächlich so, dass es wohl mal in Ulm 2008 so eine Welle gab, aber mit 80 Infizierten, meine ich. Und dann irgendwann mal in Holland, das war auf so einer Blumenausstellung, auch über so einen Luftvernebler oder Whirlpool oder so. Aber das in dem Ausmaß und dann auch mit der Todeszahl, das gab es hier noch nicht. Ne? Wie verhältst du persönlich dich jetzt in der nächsten Zeit? Das ist eine gute Frage. Also man muss so ein bisschen aufpassen. Also klar, viele sind jetzt auch hier so ein bisschen gefrustet. Ich habe jetzt mit Freunden gesprochen, die sagten dann hier so Fernsehteams, die sind hier aufgelaufen, haben dann auch Warstein aufgenommen, so samstags nachmittags um 2 Uhr ist hier tote Hose und dann so nach dem Motto, hier ist das Leben erstorben. Oder haben dann Masken verteilt, um das Ganze noch ein bisschen dramatischer aussehen zu lassen. Also ich muss sagen, ich habe einen Hund. Ich gehe jetzt also hier nicht direkt vor Ort, ich fahre so schon ein bisschen weiter. Und du lebst gar nicht so relativ normal weiter, du duschst auch und badest zu Hause. Ja klar, also das Trinkwasser ist ja in Ordnung. Naja gut, eine Weile hieß es ja auch, man soll nicht duschen und soll da vorsichtig. Nein, das hat was damit mit der Kesseltemperatur zu tun. Ja. Ne? Also dass man halt, wenn man das einmal so abgetötet hat, über 70 Grad oder so, dann das ist nicht das Problem. Aber das hat ja jetzt nichts hier mit den Haushalten zu tun, sondern es ist ja wirklich das Fäkalienbecken, also dieses Kläranlage. Wie lange ist eigentlich, besteht diese Reisewarnung noch, bis es geklärt alles ist, oder? Ja, die ist jetzt erstmal, alle hatten damit gerechnet, dass sie heute aufgehoben wird, weil es jetzt eigentlich 3 Tage keine neuen Erkrankten gab. Und dann war im Prinzip für alle klar, okay, das war diese eine Anlage und jetzt hat sich das erledigt. Und jetzt gilt die erstmal bis Donnerstag, ne? Und man wartet wieder ab und überlegt jetzt so, wie konntest du der neuen Infektion kommen, Infizierung kommen und so weiter. Ja, und wie gesagt, das ist das Ganze. Heute ist der 9. September. Der erste Patient war im Krankenhaus am 9. August. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Ja. Da müsste man eigentlich schon was herausgefunden haben. Allerdings, finde ich auch. Ja, also, es wird halt immer auch so abgewiegelt. Ja, ne? Und das ist auch das, warum die Leute hier so sauer sind. Wir kriegen eigentlich keine Ratschläge so richtig an die Hand, wie man sich verhalten soll. Wenn man das so mitbekommt, wird einem Angst und Bange bei der Vorstellung, dass wirklich mal, wenn irgendwas ganz Großes mal passieren sollte, ne, wo man so gar nicht mit gerechnet hat. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an Tschernobyl. Genau. Das war auch so. Da hat man auch abgewiegelt und runtergespielt und man hat uns nicht richtig informiert. Ja, ich habe mich auch hier so, gut, das kann man jetzt natürlich überhaupt nicht mit Fukushima oder so, aber irgendwie hat man das Gefühl, es läuft überall gleich. Erstmal so ein bisschen abwiegeln und dann wird schon nicht so schlimm. Und ja, was ich zum Beispiel härtemäßig finde, dass hier ja die Reisewarnung immer weiter besteht, aber die Kinder müssen zur Schule gehen hier, ne? Und da kommen ja auch Kinder also, von außerhalb hier hin, ne? Wahrscheinlich werden wir noch einiges hören und vielleicht können wir in dieser Sendung auch nochmal drüber sprechen, je nachdem, wie die Lage sich in den nächsten Tagen entwickelt. Ich danke dir auf jeden Fall, vielen Dank für deinen Anruf, Alfie. Ja. Hoffe, dass ihr und dass alle jetzt gesund bleiben und dass es der Frau auch bald besser geht im Krankenhaus. Ja. Das und schönen Gruß nach Warstein von hier, von uns allen. Ja, danke und schönen Gruß zurück. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, hier ist Britta. Britta ist 38. Guten Morgen, Britta. Ja, hallo. Hallo Britta, um was geht's? Ja, ich rufe an, du hast gerade am Anfang gesagt, es geht so darum, was heute Abend im Fernsehen lief. Und ich war heute bei der Live-Aufzeichnung von... Gottschalk und Jauch. Sag bloß, ja, es war eine Live-Sendung. Ich war ganz erstaunt. Ja. Ich dachte, das wäre... und sie ging sehr lang, ne? Bis 11:30 oder so. Ja, die ging sehr lang und war auch sehr langweilig. Oh, ja, erzähl mal, wenn du jetzt persönlich dabei warst, dann hören wir es ja aus erster Hand. Ja, wir hatten eigentlich erwartet, uns da einen netten Tag zu machen und mal live zu erleben, wie es im Fernsehen ist und das bestimmt ganz spannend und interessant ist. Das war es aber eigentlich irgendwie gar nicht. Du fandst es langweilig? Ja, wir mussten eigentlich die ganze Zeit fast nur warten und als es dann endlich losging, fand ich, dass die Sendung sehr inhaltsleer war. Um wie viel Uhr? Also die Sendung fing ja um 7:45 an und ab wann musstet ihr schon da sein? Zwischen 4:30 sollte man da sein. Ach du lieber Gott, so früh? Genau. Das ist ja schrecklich. Ja. So, und wieso fandst du, wie gesagt, ich habe nur immer wieder reingezappt und fand... die Barbara wunderbar, wie sie es gemacht hat. Ja, die war auch gut. Und letztendlich war, also die Fragen waren einfach nicht wirklich toll, fand ich. Genau, woran lag es? Lag es jetzt an den beiden Jungs? Also nee, das war schon irgendwie okay. Thomas Gottschalk war jetzt, so wie man ihn kennt, halt viel erzählt. Ja. Und Günther Jauch hat viel gewusst. Mhm. Und Barbara Schöneberger hat das alles gekonnt verpackt. Mhm. Aber das Konzept der Sendung hatte nicht wirklich viel Sinn. Wann kommt welche Frage? Und das wurde auch dem Publikum vorher nicht großartig erklärt. Und ich weiß ja nicht, ob es im Fernsehen vielleicht anders rübergekommen ist als dort vor Ort. Aber ich habe ja nur so ein paar Ausschnitte gesehen. Vielleicht erklärst du es noch, was genau gefragt wurde, was die Fragestellungen waren. Letztendlich sollte Deutschland gegen Gottschalk und Jauch spielen. Und es wurden Fragen gestellt, die man konnte irgendwie von zu Hause scheinbar anrufen. Und wir hatten halt im Studio auch... ja, so Stimmgeräte und dadurch wurde dann ermittelt, was Deutschland meint und Günther Jauch und Thomas Gottschalk mussten auch abstimmen und ja, wer dann halt besser ist. Und letztendlich haben Gottschalk und Jauch dann gewonnen. Das habe ich zum Schluss dann noch gesehen. Dann ging der Erlös von 100.000 Euro an die und die haben es dann halt gespendet. Ah ja, verstehe. Wenn man so lange in so einem Fernsehstudio sitzt, wie macht man denn das, wenn man dann mal zur Toilette muss? Das durfte man nicht. Das durfte man nicht? Nein, also das haben die einem vorher gesagt. In irgendeiner Pause sind aber dann doch welche gegangen, weil sie scheinbar nicht mehr ausgehalten haben. Ja, das geht ja gar nicht. Wenn man von 8 bis 11 Uhr oder 10:45 da sitzt, dann muss man... Ja, wir waren schon ab 7 Uhr im Studio. Also ich fasse zusammen. Du sagst, die Moderatorin und die beiden Protagonisten waren super, wie man sie kennt. Deine Kritik geht eher an das Konzept der Sendung, ja, dass du im Grunde eher ein bisschen langweilig fandst. Genau. Hätte man spannender machen können, meinst du? Definitiv. Ja. Glaubst du, so grundsätzliche Frage, dass durch diese Sendung Thomas Gottschalk so das Comeback gelingen wird? Nee, ich glaube eher im Gegenteil. Ehrlich? Also ich glaube nicht. Also was bei uns auf jeden Fall da ankam in der Live-Sendung, war jetzt nicht irgendwie toll. Nicht toll? Nee. Kannst du es erklären, woran das lag? Naja, also es war schon, Günther Jauch war derjenige, der alles wusste und der die Fragen beantwortet hat und Thomas Gottschalk hat versucht, irgendwas dazu zu sagen. Späßchen zu machen. Jo. Ja, vielleicht hat jemand anderes gesehen oder vielleicht war jemand anderes sogar auch noch live in der Sendung und erzählt uns auch seine Meinung, vielleicht sogar eine andere Meinung. Deine Meinung hast du uns gesagt, Britta, ich danke dir vielmals. Jo, alles klar. Und ja, jetzt kannst du dich ausruhen, ne? War ein anstrengender Abend für dich. Ja, wahrscheinlich. Genau. Die Sendung wurde in Köln produziert. Ja, richtig, in Hürth. Und bist du auch, wohnst du im Kölner Umfeld und musstest du noch etwas länger fahren? Ja, wir mussten noch 1,5 Stunden Auto fahren. Oh jo, dann weißt du, was du getan hast heute. Ja, genau. Danke, Britta, für den Anruf. Tschüss. Ja, alles klar. Ciao. Tschüss für den Anruf. Und um 1.25 Uhr geht es weiter mit Marcel. Marcel ist 32. Guten Morgen, Marcel. Hallo Domian. Hallo Marcel. Wie geht's dir? Hoffentlich gut nach dem Urlaub? Danke, danke. Alles gut. Mein Jacklet ist mittlerweile auch rum und ich bin wieder gut im Nachtmodus drin. Ja, schön. Marcel, um was geht's? Ich wollte mal anrufen und ich bin Cola-süchtig. Ich wollte mal über Cola-Sucht sprechen. Wie viel trinkst du denn? Ach, 2 bis 3 Liter pro Tag. 2 bis 3 Liter Cola am Tag? Mhm. Das ist schon viel. Und da war ja auch, glaube ich, neulich was in der Presse, dass irgendjemand da, eine Frau gestorben ist, glaube ich sogar. Aber die hat 8 oder 10 Liter pro Tag getrunken. Wie viel wiegst du? Ich wiege 95 Kilo bei 1,67. 1,67? Mhm. Und 95 Kilo? Mhm. Das ist schon ordentlich, ne? Mhm. Wie lange trinkst du schon? 3 Liter Cola am Tag? Also eigentlich schon, seitdem ich Jugendlicher bin. Seitdem du Jugendlicher bist? Du bist jetzt 32. Das heißt, seit 15 Jahren oder sowas? Ja, das kommt schon nicht. Mit Pausen zwischendurch. Wie? Also zwischendurch habe ich auch mal versucht, dann natürlich wegzukommen. Wie ekelhaft. Das wär mir richtig zuwider, wenn ich so viel von dieser Plarre, von dieser süßen Plarre trinken müsste. Mal ein Glas ist ja okay, aber dann langt's mir auch schon. Ja, deswegen sag ich ja, das ist mittlerweile eine richtige Sucht. Naja, man muss immer vorsichtig sein mit dem Wort Sucht. Nach was bist du denn süchtig? Ja, das Ding ist, dass es eine Sucht ist, darauf bin ich ja auch erst gekommen, wenn ich mal versuche, das wegzulassen. Mhm. Was passiert, wenn du es wegläufst? Wenn du es weglässt? Da kommen dann erstmal einen Tag später, fangen an, die Kopfschmerzen einzusetzen. Hm. Und dann kommt so eine richtige, wie soll ich es beschreiben, Lethargie. Also Lustlosigkeit, Müdigkeit, also man ist antriebslos. Lustig. Gut, damit kann man ja eine Weile leben und dann hätte man es überwunden. So ja, und dann überwindet man das und dann denkt man trinkt wieder was. Ja, das sollte man dann nicht tun. Und dann geht das wieder los, ja. Dann steigert sich das. Also ich hatte sogar Phasen, da hatte ich mal sogar 4 Liter pro Tag ungefähr. Was ist es denn? Ist es das Süße? Ist es das Koffein, was da drin ist? Was also ganz ehrlich, das steigert sich dann immer so, ne? Wenn dann mal so eine Phase kommt, wo ich mal aufhöre, dann bin ich auf Null, dann steigert sich das, dann trinke ich vielleicht 0,5 Liter oder sowas, verteilt auf mehrere Tage und dann steigert sich das wieder, dass man dann so wie jetzt aktuell auch wieder bei 2-3 Liter ist. Und wenn es dann wirklich viel ist, schmeckt mir das eigentlich auch gar nicht. Ja, meine Frage war, ist es das Süße, was dich anzieht? Im Besonderen? Ich denke schon. Könntest du auch Fanta oder Sprite oder irgendwas anderes Süßes trinken. Warum gerade Cola? Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin bei Cola hängen geblieben. Also wenn jetzt gar nichts anderes da ist, ne, dann trinke ich auch natürlich auch Fanta. Mhm. Oder zur Not auch Cola Light. Mhm. Wenn jetzt nichts anderes verfügbar ist, sag ich mal so. Ja, also aber ansonsten ist es wirklich der Durst nach Cola. Und der Witz ist, also das macht mich ja auch schon stutzig, ob die da irgendwas reinmischen. Ich habe ja auch mal probiert, dann vom Hersteller wegzugehen und eine andere Marke zu wählen. Mhm. Ich lande immer wieder bei der berühmten Coca-Cola. Ja, aber ich glaube, das kann man faktisch nicht belegen. Das ist dann eher so eine Kopfgeschichte, so eine mentale Geschichte. Da bin ich mir mittlerweile nicht so sicher. Ich habe natürlich auch schon im Internet rumgesucht. Ja. Und festgestellt, dass es doch nicht gerade wenig gibt, die auch mittlerweile ziemlich überzeugt sind, dass die süchtig sind. Wie sehen deine Zähne aus? Im Moment noch gut. Ja. Was isst du so den lieben langen Tag neben dem Getränk? Also überwiegend belegte Brötchen am Wochenende, da gibt es immer was Warmes, aber ansonsten gut, ich bin halt sehr viel am Arbeiten und sehr viel unterwegs. Mhm. Und du verteilst diese 3 Liter auf den ganzen Tag? Ja, ja, ja. Wann trinkst du die erste Cola? Also eigentlich geht das schon morgens los. Quasi zum Frühstück? Genau. Ja. Ja, kann man auch so flapsig ein bisschen drüber reden? Ich finde, es ist schon sehr ernst. Das ist schon ernst und vor allen Dingen ernst ist auch natürlich dein Körpergewicht, welches 100%ig darauf zurückzuführen ist. Oder großenteils wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, wenn man sich die Zuckermengen wahrscheinlich vor Augen hält, die du da täglich in dich hineinschüttest, tust du deinem Körper nichts Gutes. Das stimmt. Das ist und das heißt, dass du, wenn du sagst, ich war schon mal davon weg und dann bin ich ein bisschen antriebsschwach und dass du eigentlich nur die radikale Methode wählen darfst und solltest, nämlich weg und auch wegbleiben. Aber dann geht's einem schlecht. Ja, dann geht's dir halt ein paar Tage schlecht, so what? Ja, das ist... Nein, komm, wir wollen es nicht zu hoch hängen. Wir reden hier nicht von Alkoholsucht oder sowas. Ja, das ist mir schon klar. Ich glaube, Alkoholsucht, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du irgendwann eine schwere Diabetes hast oder irgendetwas, dann hast du wirklich ein großes Problem. Wenn es dir hier jetzt mal ein paar Tage schlecht geht danach, weil der Körper darauf eingestellt ist und so, mag ja sein, glaube ich auch. Willst du nicht runterspielen. Aber dann musst du da durch und in einer Woche wirst du es wahrscheinlich geschafft haben. Iss viel Obst und trink Mineralwasser und wahrscheinlich wirst du dich sofort besser fühlen. Naja, also ich kann im Moment nicht mehr sagen, wie lange eigentlich die Entzugserscheinung klingt, ein bisschen doof, aber... Ja, aber was reden wir? Was ist die Alternative? Willst du deshalb in eine Klinik gehen oder willst du es immer so weitermachen? Ich habe keine Ahnung, im Moment lebe ich damit und ich kann dir nicht sagen, wie das weitergehen wird oder sowas. Also ich habe natürlich schon vom Arzt her diese Diagnose Diabetes Typ B. Ach, die hast du schon? Ja, sagen wir mal so, die haben mit mir einen Zuckertest gemacht und haben dann aufgrund der Werte entschieden, dass man mich doch schon anfangen sollte, medikamentös zu behandeln. Mensch Marcel, und das nicht mal das weckt dich auf? Was soll denn noch passieren? Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder sowas? Weiß nicht, was danach noch kommt. Keine Ahnung. Du gehst ziemlich leichtfertig damit mit deinem Körper um, habe ich den Eindruck. Nach dem Motto, ist ja bisher gut gegangen, wird auch weiter gut gehen. Mir schmeckt's. Ja, also was heißt mir schmeckt's? Schmecken tut's nicht. Also wenn ich 2 Liter oder 3 Liter am Tag trinke, schmeckt das nicht wirklich. Okay, aber mir ist es... Es ist pappig, es ist ja pappsüß. Und, aber auf der anderen Seite ist es so, auch da ist es einfach irgendwie scheiße schwer, davon loszukommen, dauerhaft. Dauerhaft. Es ist ja sogar so schlimm, dass ich habe ja teilweise auch Magenkrämpfe manchmal. Die kriegen dann auch Arbeitskollegen mit. Die sagen dann mittlerweile, also ich habe da sogar eine Kollegin, die, wenn ich da mit Magenkrämpfen da liege, die sagt immer selber schuld bei dem Zeug, was du dir da reinziehst. Du hast die Magenkrämpfe, wenn du Cola trinkst? Nee, es gibt immer mal Phasen, wo ich Magenkrämpfe habe. Die haben, weiß ich nicht, die tauchen komischerweise immer dann auch noch auf, wenn ich versuche, da mal ein bisschen gesünder zu leben. Hm. Marcel, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist alles Quatsch, so viel darüber zu reden. Du musst handeln und du musst die Notbremse ziehen. Und wenn du sie nicht ziehst, bist du selbst schuld, wenn du krank wirst. Noch schlimmer. Das ist richtig. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, ob irgendwelche Zuhörer oder sowas, ob es da noch andere Leute gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, warum interessiert dich das? Hör doch einfach auf. Naja, vielleicht gibt es ja Tipps. Noch andere Tipps außer... Nein, aufhören. Es gibt nur einen Tipp, aufhören und die Sache ist gelaufen. Nicht lange quasseln und... Das ist leichter gesagt als getan. Ach, hör doch auf, Marcel. Doch. Nein, komm. Ich habe hier mit so schwerst süchtigen Menschen schon gesprochen, die wirklich die Hölle hinter sich haben. Da ist eine Cola-Sucht doch noch das Geringere. Ich nehme sie ernst. Das stelle ich auch nicht in Frage, dass ja. Andere Süchte also weitaus schlimmer sind. Okay, wenn sich irgendjemand bei uns meldet, stellen wir den Kontakt gerne her. Mhm. Aber mein ganz, ganz klarer Ratschlag für dich und für deine Gesundheit und für dein Leben, Marcel, hör auf, geh raus. Ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben diese Woche geht es wieder los mit unserem Thementag, also dass wir einmal in der Woche ein Thema haben, so auch jetzt diese Woche und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir ein sehr ernstes Thema. Das Thema heißt, mein Kind stirbt. Und ich möchte sehr gerne mit Müttern oder Vätern sprechen, deren Kind so schwer erkrankt ist, dass es keine Rettung mehr gibt. Wie geht ihr mit dieser Situation um? Und wie hat sich das Verhältnis zu eurem Kind verändert vielleicht oder entwickelt, seitdem ihr wisst, dass das Kind sterben wird? Und ich möchte auch gerne mit Eltern reden, die ihr Kind bereits verloren haben. Vielleicht könnt ihr den anderen Eltern, die noch in der anderen Phase sind, vielleicht etwas helfen und etwas Mut machen. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, mein Kind stirbt, dann meldet euch doch bitte schon mal per Mail domian@wdr.de oder ruft dann am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr oder gerne dann auch während der Sendung an. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, mein Kind stirbt. Heute freie Themennacht, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Und hier ist der Rainer und Rainer ist 50. Guten Morgen, Rainer. Ich grüße dich. Hallo, Rainer. Um was geht's bei dir? Ja, gemessen an dem Thema, was du jetzt gerade angekündigt hast, ist mein Problem wahrscheinlich ein verschwindend geringes. Nichtsdestotrotz belastet es mich ziemlich. Und zwar geht's darum, vor etwas mehr als einem Jahr hat meine Tochter, die nach der Scheidung bei mir geblieben ist, hat mich beklaut, mich und meine Partnerin. Wie viel, was hat sie geklaut? Bitte? Was hat sie geklaut? Sie hat Geld geklaut. Wie viel? Das war ein eher geringer Betrag, etwas über 100 Euro. Und ich habe das gemerkt, zwei Tage nachdem ich aus der Reha zurückkam und habe sie dann natürlich auch zur Rede gestellt, in einem ganz ruhigen, ganz vernünftigen Ton, ob sie denn wüsste, vielleicht wo das Geld geblieben ist, was ich an einer bestimmten Stelle gelagert hatte. Und hat sie das genau gezielt gesucht an dieser Stelle? Nein, ich habe das, wie das wahrscheinlich jeder zweite Deutsche im Kleiderschrank, habe ich ein kleines Depot gehabt. Und beim Wiedereinräumen meiner Sachen aus von der Reha habe ich halt gemerkt, dass diese Schatulle leer war. Und da waren nur 100 Euro drin? Da waren um die 100 Euro drin. Ja, also ich sag mal, sie hat mindestens 100 Euro, die sie da rausgeholt hat. So. Und ja, ich habe sie dann zur Rede gestellt und sie sagte dann auch, ja, ich habe das Geld genommen für ein iPod. Für ein iPod? Wie alt ist sie, die Tochter? Ja, das ist der Knackpunkt. Sie war zu dem Zeitpunkt, als sie das getan hat, 16,5 und sie wird jetzt in diesem Monat 18. Nachdem ich sie dann zur Rede gestellt hatte, haben wir noch keine direkte Aussprache getroffen. Das ging zu dem Zeitpunkt aus zeitlichen Gründen einfach nicht. Und wir hatten das dann auch zwei Tage später verschoben. Und ich habe ja auch gesagt, lass uns Donnerstag nochmal über alles reden und du kannst auch gerne deinen Freund mitbringen. Denn so sollte jetzt nicht das Gefühl haben, dass sie bei meiner Partnerin und bei mir vor einem Tribunal sitzt, sondern wir wollten das ganz ruhig und ganz locker besprechen. Und ich hatte natürlich mit meiner Partnerin darüber gesprochen, was machen wir denn jetzt mit dem Kind? Was hat es für Sanktionen? Was können wir tun? So, und wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir ihr den von ihr gewünschten Sizilienurlaub im gleichen Jahr streichen werden. Den wollte ich ja eigentlich finanzieren. Und dass sie einfach 4 Wochen mal Hausarrest bekommt. Wobei ich das als gelockerten Vollzug betrachten würde. Denn wir haben ihr erlaubt, natürlich ihren Freund jeden Tag zu sehen. Er war eh schon jeden Tag bei uns, hat bei uns gegessen. Wir haben zusammen gespielt, wir haben Cocktailabende gemacht. Wir hatten ein unheimlich gutes Verhältnis. Ja. Und ich war ja, bevor ich meine Partnerin kennenlernte, war ich 4 Jahre, 4,5 Jahre mit meiner Tochter alleine. Ich war alleinerziehend. Und so, was hast du ihr denn verkündet, dass du das so machen möchtest? Ja. Das habe ich ihr dann an dem Aussprachetag gesagt. Urlaub und Arrest. Entschuldigung? Ich sage keinen Urlaub und 4 Wochen Arrest. Genau. Und habe aber gleichzeitig auch gesagt, innerhalb dieser 4 Wochen kann sie sich auch ein bisschen Geld verdienen, indem sie hier zu Hause ein bisschen mithilft, noch so ein paar Sachen erledigt. Das würde ich ihr extra bezahlen und ihr Taschengeld würde ab jetzt auch verdoppelt werden. Wie hat sie darauf reagiert? Naja, das fand sie sehr unverständlich, dass ich ihr den Urlaub streiche. Sie fand es unverständlich, dass sie das Geld zurückzahlen sollte. Ach, guck mal, die junge Dame. Sie will in den Urlaub fahren und das Geld auch noch behalten. Ja, genau. Und aber der Hammer kommt ja noch. Sie hat dann das Geld, was sie zurückzahlen sollte, das hat sie dann nicht von ihrem Konto geholt. Sie hat ja ein Sparbuch gehabt und da war auch Geld genug drauf, sondern sie hat diese familieneigene Strafkasse, die wir haben. Jeder hat seine Aufgaben. Wer sie nicht erfüllt, zahlt eine kleine Strafe. Dann hat sie diese Strafkasse geplündert und hat mir daraus das Geld zurückgegeben. Und die Strafkasse? Das habe ich aber erst gemerkt, nachdem sie dann abgehauen ist. Sie ist nämlich am nächsten Tag, ist sie hier ausgezogen. Sang und klanglos. Ich hatte mich in der Mittagszeit einmal hingelegt, das war auf dem Freitag. Und als ich aufgestanden bin, finde ich 2 Briefe vor, einen von ihrem Freund und einen von ihr, wo sie uns aufs Bitterste niedermachen in den Briefen. Und was weg war uns denn einfallen würde und wie wir denn dazu kämen und wir sollten uns gefälligst mal fragen, warum sie denn klauen müsste. Und ich frage mich übrigens auch, warum sie klaut, wenn sie auf dem Konto Geld hat. Ich, Möglichkeit nicht verschwenden. Ich, ich frage mich auch, warum sie klaut, wenn sie auf ihrem Konto Geld hat. Ja, ich kann es mir selbst nicht erklären. Ich weiß es nicht. Jetzt war das Ganze vor einem Jahr. Vor mehr als einem Jahr. Es war also im Mai letzten Jahres. Ja, wie ist die Situation heute? Ich habe, seit sie ausgezogen ist, also seit diesem Ausspracheabend, habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Du weißt gar nicht, wo sie ist? Ich weiß, wo sie ist. Sie ist bei ihrer Mutter. Ach so. Und ihre Mutter hat sie aufgenommen, ohne mit mir jemals Rücksprache zu halten. Hör mal, warum ist denn das Kind jetzt bei mir? Hm. Was ist denn da passiert? Sie hat nie gefragt. Ja, das muss ich dazu sagen, ich habe auch eine schmutzige Trennung hinter mir und wir haben so gut wie keinen Kontakt mehr. Mhm. Ist eine blöde Situation, gerade für Eltern und ja. auch für die Kinder. Ich glaube, du wolltest das gerade sagen, da hatte ich eine Frage gestellt. Als deine Tochter dann abgehauen war, hat sich da kurz darauf die Mutter gemeldet bei dir? Nein. Gar nicht. Nein, zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Die Mutter ist hingegangen und hat noch am selben Tag des Auszugs das Kindergeld umgeleitet und beim Jugendamt Unterhaltsklage eingereicht. Und woher weißt du überhaupt, dass sie bei der Mutter ist? Naja, das ging ja durch die diversen Anwaltsschreiben hervor, die ja dann gekommen sind aufgrund der Unterhaltszahlung, die ich dann ab dann zu leisten hatte. Ja gut, aber ja gut, da konnte man auch raus ersehen, dass sie dann bei der Mutter lebt. Richtig, genau. Verstehe. Und wie gesagt, die Mutter ist vorgefahren und hat die Sachen ausgeladen oder eingeladen, die aus dem Fenster herausgereicht wurden. Heiner, ich kann dir spontan sagen, ich finde, du hast das alles richtig gemacht. Jetzt ist mein Problem, Jürgen. Sie wird jetzt 18. Ich bin der Vater. Mhm. Das 18. Lebensjahr ist eben gerade für einen Jugendlichen, für einen Heranwachsenden ein ganz besonderes Alter. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin auf der einen Seite gefangen in meiner Konsequenz. Ich möchte immer konsequent sein. Das, was ich immer androhe, ist das, was ich auch wahr mache. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch Vater und habe eigentlich die Pflicht, meiner Tochter, die jetzt die Volljährigkeit erreicht, in irgendeiner Form zu gratulieren. Mhm. Ich hatte seinerzeit mit meiner Therapeutin, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, die ganze Problematik mal besprochen. Und sie sagte mir zu dem Geburtstag im letzten Jahr, als auch zu Weihnachten, immer wenn sie in Kontakt treten mit ihrem Kind, sagte sie, belassen Sie es nur bei dem jeweiligen Anlass, nehmen Sie nichts aus der Vergangenheit mit da hinein, das gehört da nicht hin. Mhm. Nicht zu Weihnachten, nicht zu Silvester und nicht zum Geburtstag. Mhm. So, okay, das war jetzt im letzten Jahr der 17. Geburtstag, jetzt ist der 18. Und das ist eben... Hast du beim 17. Geburtstag dich bei ihr gemeldet? Ich habe ihr eine SMS geschickt. Hat sie darauf reagiert? Es kam das lapidare Wort Danke. Okay. Mhm. So, jetzt kommt der 18. Geburtstag. Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie gesagt, meine Konsequenz hält mich gefangen. Mhm. Aber du würdest, da du ihr ja schon mal gratuliert hast, so ein normal gratulieren würdest du ihr schon? Oder denkst du darüber hinaus noch was anderes eventuell zu tun? Nein. Ich kann ihr auch eigentlich jetzt gar nicht gratulieren. Denn wenn man überlegt, was aus der ganzen Situation jetzt heraus gefolgt ist an Unterhaltszahlung, an Anwaltskosten. Ich hätte mein Haus fast verloren, weil die Summe, die ich ja nur für beide Kinder zahlen muss, so horrend hoch ist. Andere Frage, du hast ihr zum 17. Geburtstag gratuliert. Hat sie dir zu deinem letzten Geburtstag auch gratuliert? Nein. Nein? Nein. Hast du dich Weihnachten bei ihr gemeldet? Weihnachten habe ich mich gemeldet. Auch? Silvester dann nicht mehr, weil ich wissen wollte, ob von ihr was kommt. Du hast schöne Weihnachten gesimst. Ja. Und zurück kam Danke? Nein. Nein. Kam nichts. Gar nichts mehr? Nein. Und dann habe ich Silvester, dann habe ich dann nichts mehr gemacht, weil ich sehen wollte, ob jetzt von ihr mal was kommt, aber es war nichts. Mhm. Und naja, ich meine, sie hat dann, sie hat meine Großeltern, also ihre Großeltern hat sie dann auch mal bestohlen. Es ist nicht das erste Mal gewesen. Mhm. Beim ersten Mal hätte man noch in irgendeiner Form anders darüber hinwegschauen können. Ja, es ist aber auch nicht so, dass sie eine notorische Liebin ist oder sowas. Ganz bestimmt nicht. Sie ist ein gutes Mädchen und sie ist auf dem Gymnasium. Sie macht jetzt bald ihr Abitur. Also in Anbetracht dessen, dass sie dir nicht zurückgeschrieben hat, als du ihr zu Weihnachten geschrieben hast. In Anbetracht dessen, dass sie dir nicht zum Geburtstag gratuliert hat, du aber mit dem 17. Geburtstag schon ein Zeichen gesetzt hast, würde ich jetzt weiter zur Härte raten, nämlich mich gar nicht zu melden. Ich würde noch ein wenig Zeit vergehen lassen. Lass uns das mal nicht so hochhängen mit dem 18. Lass uns mal noch ein bisschen Zeit vergehen. Dann würde ich vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn sie 20 wird, es muss ja gar kein Anlass sein, noch mal einen Brief vielleicht schreiben oder eine Mail, wenn du eine Adresse hast. und nochmal ein Friedensangebot machen. Aber ich würde jetzt nicht so hinterher dackeln. Aber Jürgen, genau das kann ich ja nicht. Ich kann diesen ersten Schritt eben nicht machen. Ich bin der Meinung, wenn Sie zu mir kommen und das hält, aber das war einfach scheiße, was ich da gemacht habe, dann bin ich zu allem wieder natürlich bereit. Deswegen sage ich auch, du sollst ihn nicht jetzt machen, sondern lass mal noch 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre vergehen. Vielleicht denkst du dann auch anders darüber. Ich finde es schlimm, was sie gemacht hat. Sie hat ihren Vater bestohlen. Das macht man nicht, da gibt's gar keine Diskussion. Und sich dann auch noch zickig zu zeigen, wenn der Vater sagt, als Strafe streiche ich dir den Urlaub. Das ist doch das Selbstverständlichste der Welt, dass man eine Strafe... Und dann noch den Vater abzuspeisen mit dem gemeinsamen ersparten Geld da, aus der Kasse, von der du gerade gesprochen hast. Ja, das ist... Ich finde das auch mal gut. Ich hab ja nun auch schon oft mit Eltern gesprochen, die dann große Sachen androhen und dann doch einknicken. Und das ist schlimm. Damit tut man keinem gut. Richtig. Deswegen finde ich das gut, wenn du eine harte Linie fährst, und würde die jetzt auch weiter hart fahren. Ich würde ihr nicht zum Geburtstag gratulieren, auch wenn es das eigene Kind ist, auch wenn es der 18. Geburtstag ist. Mhm. Okay. Vielleicht kommen Zeiten, wir wollen es hoffen, dass es wieder zu einer Annäherung kommt. Ja, die Therapeutin sagte seinerzeit auch, es kann unter Umständen Jahre dauern, es kann dauern, bis vielleicht die Tochter selbst Kinder bekommt. Und sich dann daran erinnert, dass das Kind ja auch noch einen Opa hat. Ja, vielleicht wirst du auch, und das, da würdest du ja auch keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn du vielleicht in 2-3 Jahren sagst, hey, komm, jetzt schreibe ich ihr mal, vielleicht können wir uns doch nochmal an den Tisch setzen. Du bist der Ältere und Erfahrenere, dann hat sie genug Strafe gehabt. Ja, ich weiß nicht, ist es so, hat sie Strafe gehabt? Ich glaube, im Moment ist es für sie eher eine Genugtuung. Das weiß man nicht. Sie weiß ja, wie weh es mir tut. Du hattest ja immerhin, so habe ich es gerade verstanden, auch einen guten Draht zu deiner Tochter vorher. Ja, sehr gut. So, das wird sie auch, das ist natürlich für sie auch schlimm. Und da weiß man wieder nicht, wie die Mutter sie vielleicht aufhetzt auch. Ja, das vermuten wir ja auch. Ne? Das kann natürlich auch alles sein. Also ist ein hartes Urteil, aber ich, oder ein harter Ratschlag, aber ich sage das zu dir so. Ich würde nicht schreiben. Sie wird ja jetzt gezwungen sein, Kontakt mit mir aufzunehmen, insofern, dass sie ja mit dem 18. den Unterhalt selbst einklagen muss. Ach so. Aber das wird natürlich dann auch nur über die Anwältin erfolgen, das wird ja kein persönlicher Kontakt werden. Ne? Traurige Situation, Rainer. Aber ich, wie gesagt, ich rate es dir so. Ich würde es so machen, soweit ich mich in die Lage hineinversetzen kann. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Jürgen, danke. Gerne. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Thorsten, 27, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Über was reden wir beide? Genau. Also ich habe da ein etwas spezifischeres bzw. spezielles Thema. Mhm. Und zwar geht das bei mir um was Sexuelles. Ich praktiziere mit meiner jetzigen Partnerin BDSM. Ja, vielleicht erklärst du es kurz für die Leute, die nicht so bewandert sind, was es ist. Ja, das ist halt etwas härterer Sex auch. Bondage, also mit Fesselung, SM, Sadomasochismus, DS steht dann wieder für Dominanz und Unterwerfung. Mhm. Also das ist so ein Begriff, der viele Bedeutungen in sich vereint, so Abkürzung. Man kann ganz pauschal sagen, es geht härter zu bei euch. Genau, ja. Sehr hart eigentlich auch teilweise. Ja. Wo ist die Grenze? Die Grenze ist da gesetzt, wo meine Partnerin halt dieses Safe-Word sagt. Also es wird ein Safe-Word ausgemacht, wenn es dem einen Part dann zu viel wird, damit das sofort unterbrochen werden kann. Wie heißt das Safe-Word bei euch? Ja, das wird als spezifisch festgelegt. Manchmal ist das halt einfach nur ein normales Stopp oder halt bei anderen Spielen halt spezielle Zeichen auch oder... Hat sie schon mal Stopp gesagt? 1-2 Mal. Was hast du denn? Das war aber relativ am Anfang, wo man sich noch nicht so gut kannte. Und was hast du da gemacht? Ja, da ging es halt auch um Fesselung, Knebelung und dann halt Auspeitschen. Mhm. Da war es ja irgendwann zu viel, da hat sie gesagt, stopp. Ja, es war zu intensiv nach einiger Zeit. Mhm. Okay, erzähl mal weiter. Aber weswegen ich ja jetzt auch anrufe, ist, ich bin mit ihr seit 3 Jahren, haben wir jetzt diese Spielbeziehung und seit 8 Monaten sind wir zusammen. Ach so, so frisch quasi, als Liebespaar. Genau, seit 8 Monaten halt erst offiziell zusammen. Und naja, sie hat mich jetzt vor 3 Wochen mit einem Wunsch konfrontiert, beziehungsweise so angedeutet, dass sie halt ein extremeres Spiel machen möchte. Und so vor 2 Wochen wurde das dann halt klarer, wo sie mir dann halt auch gesagt hat, dass sie möchte, dass ich mit ihr ein Rape-Game mache. Also Rape ist ja das englische Wort für Vergewaltigung. Mhm. Und sie hat mir halt gesagt, dass sie den Wunsch hat, dass ich ihr zu einer unbestimmten Zeit, wo sie nicht mit rechnet, auflauere, auch maskiert, sodass sie mich nicht erkennt im ersten Moment und sie dann halt entführe und vergewaltige. Dass du sie sogar entführst? Genau. Ohne dass sie halt nicht weiß, wo sie ist, dass sie halt nicht weiß, wann dann die jeweiligen Aktionen bzw. sexuellen Handlungen stattfinden. Halt, ja. Das ist schon sehr hart, ne? Genau. Deswegen sagte ich, das ist jetzt schon etwas richtig Härteres und ja, mich beißt das innerlich. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt für dich, ist da eine Grenze überschritten bei dir? Ja, also klar, ich möchte ihr natürlich auch ihre Wünsche erfüllen. So ist das ja nicht. Aber das ist halt so ein Thema innerlich, es beißt mich richtig, es zerfrisst mich fast, weil... Weil du das eigentlich nicht möchtest. Oder weil du dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehst und weil du... Genau, ich stehe dem Ganzen sehr, sehr kritisch auch gegenüber, weil gerade das, was man in den Zeitungen und so gelesen hat, was in Indien war oder ja, halt auch in anderen Teilen. Ja, leider auch immer wieder in Deutschland. Genau. Könnte man der Meinung sein, sexuelle Spielart hin und her mit etwas so Schlimmem wie einer Vergewaltigung spielt man nicht. Genau, das ist halt der Konflikt, der innerlich in mir tobt. Abgesehen so von deiner moralischen Einordnung, die ich sehr respektabel finde, hättest du denn Lust dazu? Wäre es eine sexuelle Attraktion für dich, dich in so ein Rollenspiel zu begeben, sofern du das überhaupt trennen kannst von deiner moralischen Einordnung? Also Rollenspiele, ja, machen wir halt schon öfters so. Halt so, wie man das halt bei normalen Rollenspielen im Sexuellen kennt, so Handwerker oder Polizist oder Sanitäter oder halt sonst was. Nur diese Art von Rollenspiel habe ich noch nie gemacht, da habe ich vorher auch noch nie drüber nachgedacht. Aber du hast sicher drüber nachgedacht, seitdem sie den Wunsch geäußert hat. Gibt es in dir so eine Nuance des Reizes, der dich da doch auch sexuell stimuliert? Also jetzt direkt sexuell stimulieren tut es mich auf keinen Fall. Ich habe natürlich auch in dem Forum bzw. in der Community, wo ich bin, habe ich auch schon mit Leuten drüber geredet und halt Beiträge gelesen von Leuten, die diese Spielarten schon getan haben. Und naja, wirklich viel helfen tut mir das im Grunde genommen gar nicht, weil umso mehr ich darüber lese, umso suspekter und ja, kurioser wird das für mich halt. Du hast dich ja ein bisschen schlau gemacht. Ich weiß das nicht. Gibt es da eine große Szene in Deutschland, die sowas machen? Ja, wie groß die Szene jetzt genau ist, das weiß ich nicht. Aber es gibt eine BDSM-Community auch in Deutschland. Ja, gut. Und da sind, glaube ich, bei weitem noch nicht alle Mitglieder vertreten. Aber selbst diese Community hat schon über 1 Million Mitglieder. Okay, aber diese Vergewaltigungsnummer, das betrifft ja dann doch wesentlich weniger Menschen innerhalb dieser Community. Genau, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der Community. Also wie groß dieser kleine Teil wiederum ist, das kannst du auch nicht einschätzen. Nein, das können 200 sein, das können 2000 sein, ich weiß es halt nicht. Ist jetzt letztendlich für dich und deine Entscheidung ja auch völlig egal. Hast du denn mit deiner Freundin über deine Bedenken gesprochen schon? Ja, nicht direkt so. Ich habe ihr natürlich gesagt, so du, pass auf, das ist eine Sache, da brauche ich echt viel Zeit zum Nachdenken. So, aber umso mehr ich auch darüber nachdenke, ja, umso mehr beißt sich das in mir so, sollst du ihr jetzt den Gefallen tun, mit dem gleichen Gedanken so, nee, mach das bloß nicht, das ist echt zu krank. Ja, es ist ja auch, es ist ja, ich sag mal, ein bisschen salopp, nicht nur mal ein bisschen hart herannehmen irgendwie in der Wohnung, sondern es ist ja eine richtige Inszenierung, wie du es gerade geschildert hast, dass du sie entführst, dass du sie irgendwie irgendwo unterbringst, wo sie nicht weiß, wo sie ist. Genau. Und dass du dann eben auch den Vergewaltigungsakt mit ihr durchspielst und auch vollziehst quasi. Genau. Das heißt, du musst... Ich meine, sie ist sowieso immer der untergebene Part. Also sie ist die Submissive und ich bin halt dominant. Mhm. Und bei den normalen Spielen, da ist es halt auch schon so, dass der dominante Part bestimmt oder sich halt auch je nachdem durchsetzt oder halt auch seine Slave, Zofe, Sklavin bestraft, wenn sie halt nicht gehorsam ist. Ich versetze mich gerade in deine Position, Thorsten. Und sage ganz klar, ich würde nicht gerne die Rolle eines Vergewaltigers spielen wollen. Und ich würde das auch nicht für meine Freundin machen, auch wenn sie das will. Bei mir kommt ja auch noch hinzu, ich habe eine 7-jährige Tochter und allein schon der Gedanke, dass das später auch bei ihr passieren könnte, den hat man als Vater ja sowieso in der heutigen Zeit so. Also dass es wirklich real passieren kann bei der Tochter. Genau. Ja, ja, natürlich. Ich finde das alles absolut nachvollziehbar, was du sagst, Thorsten. Und eigentlich alles, was du jetzt gerade erklärt hast, führt zu dem ein und einzigen Schlusspunkt, dass du ihr sagen musst, nee, darauf müssen wir dann verzichten. Wir können alles andere machen, aber das, da ist mein Punkt, da sage ich Stopp. Ja, und da kommt dann ja auch wieder so die Angst ins Spiel, so, wenn ich ihr das jetzt nicht geben kann, so. Ja, sie finden es über diese Beziehung aus. Nämlich, es sagt nichts Gutes aus, will ich damit sagen. Thorsten, das ist doch das alte Lied der Sexualität. Und sei sie noch so abgefahren. Es muss, für beide Leute muss es stimmig sein. Man kann in der Sexualität vielleicht Kleinigkeiten vielleicht mal zum Gefallen für den anderen tun, aber richtig gravierende Dinge nicht. Und da muss man akzeptieren, wenn der eine das nicht will, so wie der andere es akzeptieren muss, wenn ich es nicht will. Kleine, das ist halt auch mein Gedankengang so. Ich möchte, also, ja, ich persönlich vom Inneren habe halt immer mehr so das Gefühl, dass das wirklich zu krass ist. Mhm. Ich meine, viele Leute denken ja sowieso schon, diejenigen, die das praktizieren, den normalen BDSM, die sind krank. Mhm. Ja, denke ich jetzt nicht. Das ist eine Spielart. Das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Und wenn beide Spaß dran haben, ist das gut. Wenn beide Spaß dran haben. Genau, wenn beide Spaß dran haben. Sie hat mich sogar zu meinem letzten Geburtstag mit etwas überrascht. Und zwar hat sie sich meinen Namen per Branding in den Körper halt einschreiben lassen. An welche Stelle? Halt über der Scheide. Mhm. Genau im Schambereich. Mhm. Schon auch Krache. Genau. Und ja... Nein, Thorsten, also ich sag's dir wirklich nochmal, Gesetz ist dein Empfinden und deine differenzierte Betrachtungsweise dieses Themas. Und das heißt, nein, das geht nicht. Ich kann es nicht machen. Wie würdest du dich fühlen nach all den Dingen, die du mir gerade gesagt hast, wenn du es doch machen würdest? Du würdest dich total schäbig fühlen. Ja, schäbig wäre da, glaube ich, noch milde ausgedrückt. Wäre noch milde ausgedrückt, genau. Und du hast eine Tochter und all die Aspekte, die dazukommen, die du gerade genannt hast. Nein, mach's nicht. Wenn sie das nicht akzeptiert, ist sie keine gute Partnerin für dich, Mensch. Ja, ich hoffe ja, dass sie es akzeptiert. Ja, das muss sie ja akzeptieren. Sie hat auch schon gesagt, es ist kein Problem, wenn ich darüber nachdenken muss. Sie gibt mir da die Zeit. Ja, aber sei doch nicht so schüchtern und zurückhaltend, ihr das klar ins Gesicht zu sagen, Mensch. Das ist doch eine ganz normale Sache, dass man da eine klare Stellung bezieht. Du bist doch der Dominant. Genau. So, da sei jetzt nicht so ein Weih und bleib halt so lange hinterm Berg. Sag, was los ist mit dir? Ja, das tut halt echt gut, da auch dann nochmal so eine zweite Meinung zu hören. Ja, meine ich ganz ernst, mit großer Überzeugung, Thorsten. Jetzt ist die Sendung vorbei, aber wir haben alles gesagt. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute, unsere erste Sendung in dieser Woche. Patricia Unger ist in der Technik und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr schon anrufen, dann sind wir da oder mailt domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen.